geht der Generalstaatsanwalt eine Antwort finden. Warum? Dazu mehr in der heutigen Sendung von Radio Glasnost. Einen schönen guten Abend. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilona Marenbach. Wir haben alle Gelegenheit gehabt, uns anhand der Protokolle davon zu überzeugen, dass die Kommunalwahlen im 40. Jahr der Deutschen Demokratischen Republik entsprechend der Verfassung unseres Landes, den entsprechenden Beschlüssen des Staatsrates und dem Wahlgesetz verlaufen ist. Ob Egon Krenz die Gelegenheit einer genauen Prüfung auch richtig genutzt hat, daran hegen spätestens seit der Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses der Kommunalwahlen etliche Beobachter erhebliche Zweifel. 98,85% Ja-Stimmen für den Wahlvorschlag der Nationalen Front, so hieß es im Bericht der Wahlkommission. Der Vorwurf der Manipulation wurde laut, denn im Einzelnen wichen die Zahlen der Wahlkommission, die über die amtliche Nachrichtenagentur ADN veröffentlicht wurden, erheblich von denen ab, welche in den einzelnen Wahllokalen bekanntgegeben wurden. Akribisch hatten Vertreter von Basisgruppen in mehreren Städten die einzelnen Ergebnisse zusammengetragen und so ergab die Addition der durch die lokalen Wahlvorstände bekanntgegebenen Nein-Stimmen meist eine größere Zahl als die, die später im Neuen Deutschland nachzulesen war. Der Verdacht, dass hier geschummelt wurde, bewog nun mindestens 12 Bürgerinnen und Bürger, Anzeige zu erstatten. Was er sich davon erhofft, versuchten wir von einem von ihnen zu erfahren, dem Pfarrer der Samaritergemeinde Rainer Eppelmann in einem Interview. Herr Eppelmann, Sie haben zusammen mit 11 anderen Bürgern Strafanzeige gestellt wegen des Verdachts der Wahlfälschung. Welche Belege dafür können Sie denn der Staatsanwaltschaft vorlegen? Ja, ich muss ein klein wenig weiter ausholen, damit Ihre Frage nicht missverständlich wird. Also ich habe eine persönliche Anzeige erstattet. Ich kenne bloß andere Leute, die ebenfalls eine persönliche gemacht haben. Also wir haben keine Sammelanzeige gemacht, ja. Hm. Und für meine persönliche Anzeige beziehe ich mich auf Angaben, die ich entweder selber zur Kenntnis genommen habe oder die mir vertrauenswürdig übermittelt worden sind. Das heißt, ganz konkret, wir haben ja am 7. Mai in 83 der 89 Wahllokale im Stadtbezirk Friedrichshain an der öffentlichen Auszählung teilgenommen und haben dann die am Ende dieser öffentlichen Auszählung in den einzelnen Wahllokalen bekannt gegebenen Endergebnisse in den Wahllokalen mit aufgeschrieben und haben dann bei diesen 83 Wahllokalen eine Zahl von 4.721 Gegenstimmen zusammenzählen können. In der Zeitung am nächsten Tag, und das ist ja dann auch am 10. Mai vom Staatsrat als endgültiges Wahlergebnis bestätigt worden, ist aber nur eine Zahl von 1.611 Gegenstimmen für Friedrichshain ausgewiesen worden, das heißt also nur ein Drittel. Gibt es denn Hinweise, dass in anderen Stadtbezirken oder auch in anderen Städten das Wahlergebnis ähnliche Unstimmigkeiten aufweist? Ja, mit dem Stand des Beweises lässt sich das noch für den Stadtbezirk Weißensee sagen. Da hat man in, wenn ich mich jetzt nicht täusche, 65 der 66 Wahllokale an der öffentlichen Auszählung teilgenommen und hat doppelt so viel Gegenstimmen zählen können, als nachher offiziell als Wahlergebnis zugegeben worden sind, und zwar öffentlich ausgewiesen sind 1.011 und die mitgezählte Stimmenzahl sind 2.224. Ein drittes Beispiel dieser Art ist der Prenzlauer Berg. Da hat man nur etwa in einem Drittel der Wahllokale, in 41 Wahllokalen mitzählen können, hat aber in diesem Drittel Wahllokalen mehr Gegenstimmen mitzählen können, als nachher für den ganzen Prenzlauer Berg bekannt gegeben worden sind. Das gleiche gilt für Potsdam-Stadt, da ist ebenfalls in einem Drittel der Wahllokalen 24 mitgezählt worden. Und da hat man in diesen 24 Wahllokalen über 200 Gegenstimmen mehr ausgezählt, als nachher in der Presse für die ganze Stadt Potsdam bekannt gegeben worden sind. Hat denn die Staatsanwaltschaft schon auf Ihre Anzeige reagiert? Nein, das hat sie noch nicht getan. Ich habe diese Anzeige am 16. abgeschickt, das ist ja noch nicht so lange her. Und ich habe in der letzten Zeit immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Briefe in Berlin sehr unterschiedlich befördert werden. Dass es solche gibt, die nur einen Tag unterwegs sind, aber auch andere, die 10 Tage unterwegs sind. Ich bin mir noch gar nicht mal sicher, ob der Generalstaatsanwalt ihn schon hat. Es ist ja nur das erste Mal in der Geschichte der DDR, dass eine solche Anzeige gestellt wurde. Ja, meines Wissens stimmt das. Ja. Welches Ergebnis erhoffen Sie sich denn von den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft? Ja, ganz blauäugig vielleicht. Zunächst würde ich erhoffen und erwarten wollen und fordern wollen, dass nach rechtsstaatlichen Kriterien hier gehandelt wird, denn die DDR legt ja sicher zu Recht Wert darauf, ein linker Rechtsstaat zu sein. Und das heißt, hier ist eine Strafanzeige gestellt worden, da es einen Paragrafen im Strafgesetzbuch gibt, der das unter Strafe stellt, der Paragraf 211. Und nun muss der Generalstaatsanwalt tätig werden, um ja den Verdacht entweder erhärtet zu finden oder ihn abweisen zu können. Das heißt, ich erwarte, dass jetzt geklärt wird. Das Wenigste, was rauskommen muss, ist, dass erklärt wird, wie es zu diesen Differenzen kommen kann. Und wer für diese Differenzen dann verantwortlich ist. Und sollte es da jemanden geben, der schuldhaft gehandelt hat, dann muss er bestraft werden. Alles, wenn das unterlassen würde, wäre das ein eklatanter Rechtsbruch. Und das würde ganz bestimmt nicht für die Glaubwürdigkeit und die Rechtsstaatlichkeit unseres Landes etwas Positives sein. Nun könnte ja ein oberflächlicher Betrachter sagen, ob das Ergebnis der Wahl nur 96,8% oder 98,9% lautet, ist doch relativ egal. Also auch bei einer Wiederholung der Wahl würde keine wesentlich anderen Zahlen herauskommen. Was hoffen Sie sich denn politisch von Ihrer Initiative? Für meinen Eindruck, selbst das öffentlich bekannt gegebene Ergebnis, also dieses meiner Meinung nach sehr stark geschönte Ergebnis, ist ja das schlechteste Ergebnis seit 1950, wenn ich da richtig informiert bin. Und das, trotzdem es bei uns immer aufwärts gegangen ist und das nur im 40. Jubeljahr der Republik. Das soll, so erzählt man sich, Erich Honecker, naja, doch ganz schön auf die Seele geschlagen haben, dass es dieses Jahr bloß 98,5 und nicht 99,9% gewesen sind. Nach all dem, was ich selber habe beobachten können und feststellen können, hat sich so ein Stück die Grundeinstellung eines Teiles der DDR-Bevölkerung verändert. Sie sind ein Stück selbstbewusster geworden. Zivilcourage wäre vielleicht noch ein zu starkes Wort, dass sie das in großem Umfang dabei sind zu entwickeln. Und ich hoffe, dass das an der Stelle auch die Chance besteht, auch wenn das leider eine sehr durch einen Eklat eklatanten Rechtsbruchbus passieren kann, dass man den wieder gerade stellt und dann ein Stück Vertrauen wieder wachsen kann, das jetzt erstmal kaputtgeschlagen worden ist. Ja, erhoffen Sie sich denn nicht nur von Ihrer Initiative, sondern es hat ja im Vorfeld auch einen Großteil von Wahlbeobachtungen gegeben, erhoffen sich denn da auch mittelfristig stärkeres Engagement der Bürger, also sozusagen eine andere politische Kultur in der DDR? Ja, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wir haben ja bei uns im Friedenskreis inzwischen zweimal intensiv versucht, uns mit dem Papierstreit der Ideologien auseinanderzusetzen. Und immer haben da auch mit Gesprächspartnern der Sozialdemokratischen Partei geredet und haben immer wieder darauf Wert gelegt, dass der Prüfstein für den Wert dieses Papiers für uns darin besteht, inwieweit die Regierenden unseres Landes eine solche Kultur des Streites nicht nur nach außen dokumentieren, sondern eben auch nach innen zu Andersdenken. Und an der Stelle muss sich in unserem Land eindeutig was bewegen. Die Zeiten sind vorbei, wo man Menschen, deren Meinung man nicht hören wollte, einfach ignoriert hat. Und Sie sehen schon Ansätze der Veränderung? Das meine ich. Ich sage das so ganz salopp mal. Glasnost und Perestroika sollen offensichtlich so ein Stück von unserem Territorium ferngehalten werden. Aber das ist ein nutzloses Unterfangen. Sie sind längst als Wünsche, als Erwartungen, als Hoffnung in den Herzen und Köpfen vieler, vieler DDR-Bürger drin. Gut, Herr Willmann, ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitte schön. Der gute alte Gigi Cale. Die Kommunalwahlen in der DDR stehen auch weiterhin im Mittelpunkt der heutigen Sendung von Radio Glasnost. Nicht nur mit Strafanzeigen wandten sich DDR-Bürger gegen die Manipulation der Wahlergebnisse. In zahlreichen Eingaben und Einsprüchen fordern sie die Annullierung der Wahlen. Bei der Kontrolle der Ergebnisse gab es auch Behinderungen. So konnte die Wahlbeteiligung nur im Trend ermittelt werden. Dieser lag in den Großstädten bei ca. 10% Nichtbeteiligung. So zum Beispiel auch in Leipzig. Wie schwierig die Wahlkontrolle war, dazu ein Bericht aus der Messestadt. Aufgrund der massiven staatlichen Maßnahmen auch im Vorfeld und der massiven Einschüchterung von Personen, die zum Teil wirklich das erste Mal damit konfrontiert wurden, konnte leider nicht der gesamte Stadtbezirk Mitte bei der Wahlauszählung abgedeckt werden. Zu der Auszählung selbst wurden Leute teilweise sehr unfein behandelt. Sie wurden zum Teil gehindert, korrekte Ergebnisse sich zu notieren. Sie wurden gehindert, die genaue Zahl der Wahlberechtigten zu erfahren. Dadurch sind viele Ergebnisse unbrauchbar, weil man es nicht nachvollziehen kann, wie viel Prozent wirklich wählen waren, weil man einfach die Wahlberechtigtenzahl nicht kennt. Die Leute wurden unfreundlich und wirsch behandelt. Also es war überall zu erkennen, dass eine gespannte Situation vorherrschte und dass seitens der Behörden, seitens der Wahlleute einfach eine gewisse, naja, vielleicht Angst bestand, das Wahlergebnis nicht so zu bringen, wie es sonst üblich ist. Es wurden ca. die Hälfte der Wahllokale in Leipzig-Mitte abgedeckt und daraus wurden dann Ergebnisse gesammelt und zusammengefasst. Man kann dadurch kein hundertprozentiges Ergebnis geben, aber Zahlen von 8% Nein-Stimmen bis 17% Nein-Stimmen sind doch ziemlich bedenklich, wenn man dann die Ergebnisse in der Zeitung sieht. Da kann man, glaube ich, schon von einer Manipulation reden. Die Sonderwahllokale konnten bei der Auszählung nicht kontrolliert werden. Für die Sonderwahllokale wird es angeblich eine Sonderbestimmung geben. Wurde Personen gesagt, dass sie nicht an dieser Auszählung teilnehmen können. Gerade in den Sonderwahllokalen waren sehr viele Leute aus Leipzig wählen. Und ich nehme an, dass genau dort die Manipulation mit vorgenommen wurde. In der Stadt Leipzig, ob Wahlbezirk Mitte oder irgendwelche Randbezirke, es kann auf alle Fälle davon ausgegangen werden, dass dieses Wahlergebnis, wie es in der Zeitung steht, nicht der Wahrheit entspricht. Es wird angenommen, dass die Manipulation einfach auf höherer Ebene vonstatten gegangen ist. Wenn man die Leute und die Werktätigen und die Personen in Leipzig hört und sieht, dann kann man sich einfach nicht vorstellen, dass dieses Wahlergebnis stimmt. Die Unzufriedenheit ist unheimlich groß und trotz dem, dass viele wählen gehen oder auch Ja-Stimmen abgeben, weil sie irgendeine Vergünstigung noch haben möchten vom Staat, trotzdem sind viele nicht wählen gegangen und sind sehr viele ihre Nein-Stimmen abgeben gegangen. Und von daher kann man von Wahlbetrug sprechen. Slow and Sweet, eine schon etwas ältere Aufnahme von Andy McKay. Kommunalwahlen in der DDR, um schwierige Wahlkontrollen in Leipzig ging es im Beitrag von eben. In Leipzig kursierte bereits im Vorfeld der Wahlen ein Aufruf zu einer Demonstration gegen das bisherige System der Einheitslisten. Circa 1000 Leute folgten dieser Initiative und versammelten sich gegen 18 Uhr am Wahltag auf dem Marktplatz. Was dann geschah, schildert der folgende Augenzeugenbericht. Ja, er kommt demnächst, ganz bestimmt, jetzt. Aufgrund des Aufrufes wurden mehrfach Leute zu Hause aufgesucht, die gewarnt wurden, am Sonntag aus dem Haus zu gehen. Sie wurden gebeten, schön formuliert, das Haus nicht zu verlassen, nicht auf den Marktplatz zu gehen, ja, nicht an staatsfeindlichen Aktionen teilzunehmen und nicht gegen die Gesetze der DDR zu verstoßen. Wenn sie sich nicht an diese Abmachung halten, dann könnte ihnen ein Schnellgerichtsverfahren bzw. andere staatliche Maßnahmen, gesetzliche Maßnahmen widerfahren. Am Sonntag selbst, wer doch das Haus verließ, wurde zugeführt. Am Abend selbst wurde mit einem massiven Sicherheitsaufgebot seitens des Staates reagiert. Es waren über 400 Staatssicherheitsbeamte, sprich zum Teil als Ordner gekennzeichnet, zu dem angeblich wunderbaren Volksfest, wo 100.000 Leute dran teilnahmen, laut Zeitungsbericht, und über 1.000 Polizeibeamte. So einen Einsatz hatten wir eigentlich also noch nicht erlebt. Es war unheimliche Einschüchterung bei der Bevölkerung eingetreten, auch schon im Vorfeld, durch verschiedene Zuführungen bzw. Belehrungen etc. Am Abend selbst wurden mit Hundestaffeln reagiert, die Menschen wurden in der Krimmerschen Straße eingekesselt, die Krimmerschen Straße wurde nach drei Seiten hin abgesperrt und die Menschenmassen wurden regelrecht hineingetrieben und hatten keine Chance, irgendwie wieder rauszukommen. Insgesamt sind über 100 Zuführungen vonstatten gegangen am Abend selbst. Es wurde Gewalt angewendet, ob durch Hundestaffeln oder durch Hände der Sicherheitsorgane. Bei jeder kleinen Äußerung wurden die Leute rausgezerrt und gegebenenfalls mitgenommen. Die vier Menschen, die Sitzstreik gemacht haben, saßen kaum 5 Minuten auf dem Markt. Und sie saßen wirklich nur. Die zugeführten Personen wurden in die Stasi-Haft in der Harkortstraße gebracht. Bis Montag früh gegen 12 Uhr sind alle wieder freigelassen worden. Das entspricht einer Zuführung bei der ersten Person von 25 Stunden, was schon nicht korrekt ist. Von der Befragung und der Behandlung in der Stasi-Haft nicht zu reden. Nach Essen musste gefragt werden, Getränke gab es bei keiner guten Mitarbeit keine und so weiter und so fort. Gegen die meisten von den zugeführten Personen wurde ein Ordnungsstrafverfahren eingeleitet aufgrund von angeblicher Zusammenrottung oder auf das Vorhaben an einer Zusammenrottung teilzunehmen. Denn von einer Teilnahme bzw. von einer Zusammenrottung kann man wirklich nicht sprechen, da Leute zum Teil nachmittags zugeführt wurden. Es ist noch nicht bekannt, wie die Ordnungsstrafverfahren praktiziert werden, ob sie durchgezogen werden und Beschwerden eingeleitet werden. Das ist fast sicher. Es ist auch nicht bekannt, in welcher Höhe diese Ordnungsstrafverfahren hundertprozentig liegen werden, weil es ungewiss ist, wie viele Leute vollen Verdienst haben und so weiter. Aber es ist damit zu rechnen, dass bestimmt 80 Personen mit einer Ordnungsstrafe von ca. 1000 Mark rechnen müssen. Gerade solche Personen, die absolut nichts damit zu tun hatten und zum Teil das erste Mal mit der massiven Staatsgewalt konfrontiert wurden, für solche Personen war es besonders erschreckend, zu welchen Maßnahmen unser Staat fähig ist und zu welchen Maßnahmen er gelangt, wenn er irgendwelche Sicherheiten in Gefahr sieht. Es ist, glaube ich, unheimlich viel Frust und Gegenreaktion in der Bevölkerung ausgelöst worden. Ich sage nur André und die Raketen. André und die Raketen, ein Live-Mitschnitt, wie man unschwer hören konnte. Zu André und den Raketen kommen wir dann später noch. Auch wenn das offizielle Ergebnis erstmal feststeht, eines kann man jetzt schon sagen, die Wahl hat mal wieder für Bewegung gesorgt. Schon lange nicht mehr wurden von Seiten der Basisgruppen und der Bürger so viele Aktivitäten entfaltet wie zu diesem Ereignis. Welche Wirkung sie gehabt haben und wohin sie weitergehen können, darüber ein Gespräch mit Reinhard Schuld vom Friedenskreis Friedrichsfelde. Das größte gesellschaftliche Ereignis des Jahres waren, zumindest nach offizieller Lesart, die Kommunalwahlen im Mai. Nun hat man sich nicht nur von staatlicher Seite ja intensiv darauf vorbereitet, sondern auch für die Basisgruppen, so scheint es, waren die Wahlen Thema Nummer eins. Wie würdest du denn im Nachhinein den Ausgang bewerten? War es ein Erfolg? denke, dass der Ausgang der Wahlen und die Aktionen darum einer der positivsten Arbeitsergebnisse und Aktionen der Basisgruppen seit langem waren. Es ist uns gelungen, jedenfalls in Teilen, die die ganze Geschichte vorbereitet haben, unheimlich viele Teile der Bevölkerung anzusprechen, dort ziemlich einen Sensus zu treffen. Viele haben also ganz spontan, noch unorganisiert mitgemacht. Wir haben bei den Auszählungen von vielen Leuten, die nicht zu den Wahlgruppen gehören, die Ergebnisse gekriegt. Wir hatten von manchen Wahllokalen 3 bis 4 Mal die Ergebnisse gehabt. Und selbst in kleineren Städten, der Uckermark, Mecklenburg, sind sehr viel mehr Leute in die Wahlkabinen gegangen, haben sehr viel mehr Leute an Auszählungen teilgenommen, haben sich die Schlangen vor den Wahllokalen, also vor den Wahlkabinen, waren noch nie so groß wie in diesem Jahr. Also schon sagen, dass es für uns eine ziemlich wichtige Erfahrung war, auch in Kontakt mit anderen Kreisen der Bevölkerung zu kriegen. Wie würdest du denn die Reaktion der offiziellen Seite auf eure Aktivitäten einschätzen? Die offizielle Seite war am Anfang sehr verschreckt, versuchte direkt oder indirekt mit Einschüchterungsversuchen, auch mit Anweisungen an die Wahlvorstände, dass es zu Provokationen kommen würde, dort Stimmung zu machen, die Parteikader und auch die Wohnparteiorganisationen zu mobilisieren, mit Kontrollgängen abends und nachts in den Straßen. Die Stadtsicherheit hat zum Beispiel in Prenzlauer Berg flächendeckend überwacht und abgeschirmt. Trotzdem sind Flugblätter aufgetaucht, die also sowohl zum Wahlboykott aufriefen, sowie zur Nein-Abgabe der Stimmen. Der Wahlsonntag selbst lief entgegen unseren eigenen Erwartungen relativ ruhig ab, trotz einer hohen Polizeipräsenz und einer hohen Präsenz der Stadtsicherheit. Gab es relativ wenig Sachen, über die man sich hätte beschweren können. Es gab natürlich in den Wahllokalen dann einige Versuche, die Auszählung zu behindern, beziehungsweise haben viele die Wahlbeteiligung nicht bekannt gegeben, aber in dem Umfang, wie wir es eigentlich erwartet haben, ist da nichts passiert dann. Nun wurde ja bei diesen Wahlen, wie auch schon vorher bei anderen Gelegenheiten, von den Basisgruppen auf das sowjetische Vorbild verwiesen. Glasnost und Perestroika auch in der DDR gefordert. Die Umgestaltungsprozesse in der UdSSR sind ja aber nicht von außen an die Parteien herangetragen worden, sondern von Teilen von ihr, also von einzelnen Kadern, in Gang gesetzt worden. Lassen sich denn ähnliche Bestrebungen, wenn auch in Ansätzen, in der SED ausmachen? Man hat zumindest in der SED die Meinung, dass auch dort viele Leute munterer aufmüpfig geworden sind, die Parteiversammlung verlaufen gerade in Instituten, auch in den Betrieben, nicht mehr im gewohnten, ruhigen Bahn. Die 100.000 Proteste gegen Sputnik-Verbot und gegen das Verbot der Filme haben weiteres gezeigt, wie die Geschichte innerhalb der Partei weiterlaufen wird, ist aber bisher nicht ganz klar. Ich würde sagen, die fehlen eindeutig auch an Konzeptionen, auch die Entwicklung in Ungarn, Polen und der Sowjetunion wird gerade, was die sozialen Folgen heißt und die wirtschaftlichen Folgen, auch von vielen Teilen sehr kritisch betrachtet. Nehmen wir zum Beispiel Rolf Henrich. Ist es ein Einzelfall oder ist er symptomatisch für die Stimmung zumindest eines Teils der Partei? Ein Teil der Partei ist zumindest auf dem Wege und auf der Suche nach neuen Lösungen, nach neuen Wegen. Und Rolf Henrich ist sicherlich kein Einzelfall, wo Leute sich versuchen, Konzepte zu erarbeiten oder Überlegungen zu machen, wie die DDR in die 90er Jahre kommt. Nun besteht ja für einen außenstehenden Betrachter der Eindruck, als würden die Aktivitäten der Basisgruppen quasi neben oder außerhalb der offiziellen gesellschaftlichen Organisation, also auch der Partei, stehen. Stimmt denn dieses Bild? Oder wie würdest du den Einfluss eurer Aktivitäten auf Gruppen wie zum Beispiel die FDJ, die Gewerkschaften oder auch die Partei einschätzen? Also die Kontakte oder Begegnungen sind nur sehr sporadisch, sehr spontan. Ich denke, dass die Basisgruppen oder die Opposition bisher nur einen sehr kleinen sozialen Ausschnitt bildet und in einem sehr engen Raum sich bewegen kann und sich auch bewegt und die übergreifende Diskussion mit den anderen gesellschaftlichen Gruppen bisher kaum oder wenig stattgefunden hat. Ja, aber nehmen wir zum Beispiel Themen, für die die Basisgruppen ja stehen, wie Umweltverschmutzung, Ökologie oder Menschenrechte. Gibt es denn entsprechende Diskussionen vermehrt jetzt auch in anderen gesellschaftlichen Gruppen oder Organisationen? Kann man sagen, da ist ein Impuls ausgegangen? Also relativ gibt es da für meine Begriffe wenig an Begegnungen, wenig an Kontakten. Natürlich wird das mit Interesse auch verfolgt, was Basgruppen dazu sagen. Der Staat hat ja versucht, das aufzufangen, indem er beim Kulturbund die eigenen Umweltgruppen gebildet hat. Umweltschutz ist sicherlich eins der Themen, wo noch am ehesten Begegnungsmöglichkeiten vorhanden sind, auf staatlicher Seite. Aber auf vielen anderen Ebenen, Volksbildung oder so, Schulen, da wird weiterhin eine harte Kurs gefahren und weiterhin die mangelnde Diskussionsbereitschaft auf der Staat ist gezeigt. Die Kommunalwahlen waren ja nur die erste größere Aktivität, mit der die Basisgruppen nach den Januarereignissen des letzten Jahres an die Öffentlichkeit getreten sind. Kann man sagen, dass der Schock und teilweise auch die Lähmung, die die Gruppen damals ergriffen hat, überwunden sind? Das bleibt abzuwarten, wie diese Kommunalwahlen-Geschichten bei uns jetzt umgesetzt wird, wie das produktiv verarbeitet wird, ob es da wirklich eine weiterführende Arbeit gibt. Zurzeit sieht es ja so aus, als wenn man an dem Thema dranbleibt. Wäre zu hoffen, ihr habt schon ähnliche Themen wie Tschernobyl und ähnliche Sachen, wo man dann sehr schnell wieder weg war vom Thema. Wäre zu hoffen, aber bin auch kein Prophet und kann das also wirklich nicht sagen, ob das produktiv weitergeht. Wie werdet ihr euch denn weiter mit den Wahlen beschäftigen? Ich hoffe, dass inzwischen eine Dokumentation dazu erarbeitet worden ist, die also sehr genau nochmal auflisten kann, die Wahlergebnisse, so wie sie sind. Davon erwarte ich eigentlich eine Langzeitwirkung, auch innerhalb der Bevölkerung, weil viele doch überrascht waren, in welchem Maße hier die Zahlen voneinander abwichen. Viele also nicht für möglich gehalten haben, selbst die Wahlen ausgezählt haben. Ich habe also doch sehr Schreie der Empörung, als dann Ihren Kranz um 22 Uhr dann das offizielle Wahlergebnis bekannt gegeben hat. Davon hoffe ich also, dass langzeitmäßig darüber weiter diskutiert werden kann. Es geht einfach nicht bloß darum, diese Wahlen vielleicht zu wiederholen oder Anzeige dagegen zu erstatten, sondern ist natürlich auch die Frage, wie hat ein anderes Wahlsystem oder ein Wahlrecht auszusehen, an dem wir uns auch wirklich beteiligen wollen. Denn die erste Erklärung der Gruppen in der Wahlnacht war ja, dass wir die Mandatsträger auffordern, die Mandate niederzulegen. Wir haben aber damals jedenfalls nicht die Wiederholung der Wahlen gefordert, weil wir also an so einer Sache uns nicht nochmal beteiligen wollen. Wenn ihr von Veränderung des Wahlsystems sprecht, in welche Richtung denkt ihr denn da? Gibt es da schon Konzepte, Modelle? Relativ wenig. Die einzigen Sachen, die im Vorfeld diskutiert worden sind, war die Frage eigener Listen, eigener Kandidaten. Das kann aber sicherlich nur erst der Anfang sein. Das ist noch lange kein demokratisches Wahlrecht, weil die Frage der Rolle der Parlamente noch nicht diskutiert ist, wie die übergeordnete Exekutive kontrolliert werden kann. Also das sind alles noch offene Fragen, die nicht klar sind. Gut, danke dir. Pink Floyd werden ja wohl die meisten erkannt haben. Man neigt ja leicht dazu, Ereignisse wie jetzt die Kommunalwahl und die Aktivitäten, die sich darum entfaltet haben, an ihrem kurzfristigen Erfolg zu messen. Thorsten Schilling und Thomas Krüger von der Kirche von unten nahmen sie doch zum Anlass, um sich Gedanken darüber zu machen, was man gemeinhin den historischen Kontext nennt. Ich habe selber an Auszählungen teilgenommen. Meiner Meinung nach hat sich wirklich etwas Neues ergeben. Bis jetzt waren Wahlen immer dazu da, eine Kundgebung abzugeben, für den allgemeinen Konsens in der Gesellschaft, eine Kundgebung der allgemeinen Zustimmung der Bevölkerung zur Politik von Partei und Regierung. Jetzt ist es so, dass Tausende von Menschen bei der Auszählung dabei sind und der Macht sozusagen auf die Finger schauen. Und diese Menschen haben feststellen müssen, dass die Ergebnisse, die sie festgestellt haben bei der öffentlichen Auszählung, nicht übereinstimmen mit dem, was offiziell einen Tag später und schon am Abend bekannt gegeben worden ist. Es hat sich also ein Misstrauen gezeigt, sehr vieler Gruppen und Menschen gegenüber diesem ganzen Wahlvorgang und den verkündeten Ergebnissen. Und es hat sich gezeigt, dass dieses Misstrauen begründet war. Da fragt sich natürlich, wie die Abgeordneten mit diesen Verunsicherungen, die durch diesen Vorwurf des Wahlbetrugs entstanden sind, umgehen. Oder andererseits, wie die 7-10% Gegenstimmen, die nur ermittelt worden sind von unseren Leuten, wie die repräsentiert werden in der DDR. Da bleibt der Regierung im Prinzip bloß eine Alternative zwischen einer Öffnung und einem Zugehen auf diesen Fakt übrig oder andererseits ein Verschweigen. Ja. Das stimmt. Also ich glaube auch, dass, und das wird, denke ich, im nächsten Jahr noch der Fall sein, dass versucht wird, diese ganzen Erfahrungen, diesen Widerspruch von Menschen zu ignorieren. Und wenn man Politik nimmt als die Anerkennung verschiedener Meinungen, verschiedener Interessengruppen, ja, und Konflikte und Widersprüche und den Versuch, diese Widersprüche im Prinzip auszutragen und zu harmonisieren, dann ist im Moment in der DDR die Politik, die gemacht wird, offiziell eine Form des Verschweigens von Politik. Ja klar, also Politik in dem Sinne findet nicht statt, stattdessen Kampagnen. Man braucht sich das bloß anzugucken, 1. Mai, 7. Mai, 15. Mai, also vom Arbeitertag bis zum Pfingsttreffen haben alle 14 Tage oder alle Woche, kann man ja fast sagen, eine Kampagne stattgefunden, dass Meinungsverschiedenheiten ausgetragen worden sind. Das ist eine Art Polittheater, was sich hier statt. Ja, ja. Es wird im Prinzip inszeniert, dass es keine Probleme gibt. Die Bürger sollen sich nicht für Politik interessieren, sie sollen unterhalten werden, also entpolitisiert werden. Ja, trotzdem hat das aber einen politischen Zweck. Ja. Also, ja, ja. Es geht zum einen natürlich um Unterhaltung, ja, um Beschäftigung der Massen, Brot und Spiele. Und auf der anderen Seite geht es auch darum, den Eindruck zu suggerieren, dass die Macht nach wie vor ungebrochen ist, dass die Macht in sich geschlossen ist und unwehrbar ihren Weg weiterschreitet. Ja. Der Einzelne soll im Prinzip nur die Möglichkeit haben, sich da zu integrieren. Ne. Ja, das stellt sich natürlich außenpolitisch ganz anders dar. Außenpolitisch liberalisiert sich die DDR, also seit Anfang der 70er Jahre. Und das war ja nicht immer so. Zu Ulbrichts Zeiten gab es den Klassenfeind und da brauchte man auch nicht auf verschiedene Leute einzugehen. Aber mit Anfang der 70er Jahre hat sich das geändert. Da ist ein Bedürfnis entstanden, alles, was sich positiv zur DDR äußert, zu vereinnahmen. Sozusagen alles zwischen Strauß und Gauss, was sich positiv äußert, kann die DDR als Legitimation gebrauchen. Ja, dem steht aber innenpolitisch eine Kolonialisierung gegenüber. Ja. Also man kann im Prinzip einen Widerspruch konstatieren zwischen außenpolitischer Liberalisierung und innenpolitischer Kolonialisierung. Und meiner Meinung nach ist in diesem Widerspruch der Bürger gefordert. Er kann in diesen Widerspruch einhaken, ja, indem er nämlich den außenpolitisch erreichten Status quo der Auseinandersetzung mit anderen Meinungen auch für sich als Bürger gegenüber dem Staat im innenpolitischen Diskurs anfordert. Ja. Das ist klar, und da liegt im Prinzip die Chance für den einzelnen Bürger. Indem er praktisch die Apparate beschäftigt, zerstreut er sie. Beginnt er praktisch Informationen einzustreuen, die Apparate aus verschiedenen Ecken, da sie aus verschiedenen Ecken kommen und die Apparate gar nicht mehr verarbeiten können. Ja, es geht darum, seine Anliegen vorzubringen, mutig und fantasievoll. Ja. Und im Prinzip sich nicht mehr beirren zu lassen von dem Alleinvertretungsanspruch, den Staat und Regierung hier erheben. Ja. So, in dem Moment, wo das so vielfältig wie möglich geschieht, ja, ist das natürlich für den Apparat, der nach wie vor auf diesem Alleinvertretungsanspruch beharrt, verwirrend. Ja. Thank you. Schluss mit dem Schmusepop der 70er Jahre. Das waren mal wieder André und die Raketen. Und das hat seinen Grund. Denn ein Ereignis gilt es noch zu würdigen. Wie uns aus zuverlässiger Quelle mitgeteilt wurde, gibt es ein Wahllokal in der DDR, wo die Nein die Ja-Stimmen überwogen haben, und zwar an der Kunsthochschule in Weißensee. Und genau dort, an der Kunsthochschule in Weißensee, fand letzte Woche das Jahresfest statt. Zur kulturellen Abrundung sozusagen nun ein Mitschnitt, der dort aufgenommen wurde. Zu hören sind auch André und die Raketen, aber nicht nur. Zum Schluss drei Tipps noch auf die Schnelle. Am kommenden Sonntag, dem 4. Juni, findet in Leipzig der traditionelle Pleiße-Gedenkumzug statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Paul-Gerhardt-Kirche. Von da aus geht's vorbei am neuen Rathaus bis zum Rosenthal. Ebenfalls in Leipzig findet ein Straßenmusikfestival statt. Am 10. Juni würden von 14 bis 22 Uhr 38 verschiedene Musikgruppen rund um den Marktplatz spielen. Also am 10.06. ab 14 Uhr Leipzig. Aber wir vergessen Berlin natürlich nicht. Am 3. und 4. Juni findet der erste Berliner Umwelttag statt. Das Motto ist: Nur eine Stadt, nur eine Umwelt. Und das Ganze in der Bekenntnisgemeinde. Und die Bekenntnisgemeinde ist in Treptow in der Plesserstraße und es geht los ab 9.30 Uhr morgens. Am 4. Juni ist übrigens überall Umwelttag, das ist nämlich der UNO-Umwelttag. So, und das war's mal wieder mit Radio Glasnost. Redaktion hatte Dieter Rolf, Susi Werli betreute die Technik. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilona Marenbach und wir hören uns wieder am 26. Juni, wenn ich mich nicht irre. Und bei Radio 100 geht es weiter mit Jazzzeit. Viel Spaß noch.